nicht von uns vor den rasselnden Trott. Bergab gleitet der Weg, bergab gleitet der Weg. Ekles Schwindeln zögert mir vor die Stirne dein Zauber. Frisch holpert es gleich über Stock und Stein in den Trott. Rasch ins Leben hinein, rasch ins Leben hinein. Nun schon wieder den eratmenden Schritt. Nun schon wieder mühsam Berg hinauf. Auf den nicht trägenden Streben und Hoffen ihn an. Weit hoch, herrlich, rings den Blick ins Leben hinein. Vom Gebirg zum Gebirg schwebe der ewige Geist, ewigen Lebens. Seitwärts über das Schatten zieht dich an, und ein frisch und verheißender Blick auf der Schwelle des Mädchens da. Labe dich, mir auch, Mädchen, diesen schäumenden Trank, diesen frischen Gesundheitsblick. Ab den Rascher hinab, sieh, die Sonne sinkt, wie sie sinkt. Ewig kreisen, ergreift im Ohren Nebelduft in zarte Kiefer schnattern und das schlotternde Gebein. Trunken vom letzten Strahl reißt mich ein Feuerwehr mir im schäumenden Aug, mich geblendeten Taumelnden in der Hölle nächtliches Tor. Schwage ins Horn, raste den schallenden Trab. Töne schwage ins Horn, raste den schallenden Trab. Dass der Orkus vernehme, wir kommen, dass gleich an der Tür der Wirt uns freundlich empfangen.